Trotz aller Vorsicht war auch Fetzers Ruhm von Raubüberfall zu Raubüberfall gewachsen. Als Anführer der Neuwieder leitete er mehrere Angriffe auf Gutshöfe und reiche Bauernhäuser, die sich durch besondere Brutalität und Gewalt auszeichneten. Unerhörte Summen geraubten Geldes kamen so zusammen. Besonders ein Überfall hat die Zeitgenossen erregt, der Überfall auf eine Postkutsche bei Deutz. Dieser Postraub, ein regelrechtes Millionending, ist typisch für die besondere Verfahrensweise der großen Niederländerbanden. Anhand der Gerichtsakten kann der Tathergang relativ genau rekonstruiert werden. Den Räubern war hinterbracht worden, es fahre jede Woche ein gewöhnlich mit vielem Gelde beladener Postwagen von Deutz nach Elberfeld und der Kutscher übernachte unterwegs in dem nur aus ein paar Häusern bestehenden Orte Langenfeld. Diese Nachricht erregte in Fetzer eine unwiderstehliche Lust, das Abenteuer zu bestehen. Alles Nötige ward vorgekehrt, Räuber wurden von allen Gegenden herbestellt. Das Stelldichein war hinter Opladen an einem heiligen Häuschen nahe am Walde. Fetzer, Johann Müller und Schiemann Engländer stellten die besondere Wichtigkeit dieser Expedition dar, die reiche Beute, die jeden von ihnen in den Stand setzen würde, künftig glücklich und unabhängig zu leben. Man bedeutete ihnen, dass der Tapfersten einer vorangehen werde, zwei die Seiten decken und einer hinter der Truppe marschieren, dass jeder von diesen eine scharf geladene Pistole in der Hand tragen sollte, dass die Jungs sich gefallen lassen müssten, auf diese Art bis zur Stelle, wo man den Raub ausführen wolle, bewacht und geleitet werden und dass man die gewählten Anführer berechtigen müsse, alle die, welche Miene machten, sich heimlich wegzuschleichen, auf der Stelle niederzuschießen. Der Antrag der Redner ward mit Beifall aufgenommen und fand einmütige Zustimmung. Es war die Nacht vom 28. Oktober 1799. Die Anführer der Bande ergriffen die Pistolen, schlossen sozusagen die anderen Räuber ein und führten sie vor das alte Posthaus. Hier wurde Halt gemacht und ein Sturmbalken, ein Baumstamm zum Aufrennen der Tür des Wirtshauses, vor dem der Postwagen stand, herbeigeholt. Danach gab Johann Müller, dem der Fetzer den Oberbefehl überlassen hatte, die Order für die Attacke aus. Und die Bande rückte bis an den Garten des Wirtshauses vor. Es lag in der Taktik der Räuber, als Schildwachen immer die mutigsten zu nehmen, weshalb denn auch Fetzer einen solchen Posten sich vorbehalten hatte. Der Angriff mit dem Rennbaum gehört zum typischen Repertoire der Niederländerbanden. Die Räuber stürmten mit einem ungefähr 12 Fuß langen und einem halben Fuß dicken Baumstamme die Tür des Wirtshauses. Der Wirt machte später die folgende Aussage. Ich saß in der Wirtsstube. Es war gegen Mitternacht, als ich vor meinem Hause einen furchtbaren Lärm hörte. Ehe ich mir diesen erklären konnte, wurden zwei meiner Glasfenster zertrümmert und die Tür in Stücke gesprengt. Auch fielen mehrere Schüsse in das Zimmer, worin ich saß. Eine Menge Räuber stürzte herein, fiel über mich her, nahm mir Uhr und Geld ab und setzte mir eine Pistole auf die Brust. Andere schlugen mich, warfen mich zur Erde, verwundeten mich am Kopfe und knebelten mich. Hierauf ging die Rotte nach oben, wo mein Weib, eine Wöchnerin von 2 Tagen, und meine Kinder lagen. An dem fürchterlichen Schreien und Weinen konnte ich hören, dass man mit ihnen auf die nämliche Weise wie mit mir verfuhr. Zur gleichen Zeit vernahm ich am Postwagen einen Lärm und Kettengerassel. Eine halbe Stunde währte der Spektakel. 2 Schüsse fielen in das Zimmer. Die Lichter wurden ausgelöscht. Und auf den fürchterlichen Lärm folgte Todesstille. Nach den Aussagen zweier Hausbewohner suchten die Räuber, die schreienden und jammernden Weiber dadurch zu beschwichtigen, dass sie sagten, es sollte ihnen nichts geschehen. Sie seien nur gekommen, um aus dem Wagen Kontrabande zu holen. Fetzer und andere Bandenmitglieder sagten später vor Gericht aus, Johann Müller war als erster ins Haus gedrungen. Und nachdem er dort alles in Ordnung gebracht, wieder herausgekommen, um Hand an den Postwagen zu legen. Er stieg hinauf, schnitt die Seile ab, öffnete den Korb, worin die verschiedenen Pakete lagen, und warf sie auf die Erde. Jeder der Räuber, nur die ausgenommen, die Schildwache standen, wurde angewiesen, so viel er nur vermochte, fortzutragen. Die Räuber machten sich auf den Rückweg und zogen sich auf der Hälfte des Weges in ein kleines Gehölz zurück, wo sie zur Teilung schritten. Die Säcke wurden auf die Erde gesetzt, ein großes, aus dem Wirtshaus zu Langenfeld mitgenommenes Betttuch ausgebreitet, die Geldsäcke aufgeschnitten und auf das Tuch in einen großen Haufen geleert. Nur diejenigen Säcke, auf denen die Summe des Geldes geschrieben stand, wurden auf die Seite gestellt.